Dokumentation. Ein Rest an chaotischem. Streng genommen soll das Wesen der Natur eines sein, das vom Chaos zur Ordnung strebt. Von der Ordnung zum Chaos zu kommen, wäre dagegen nicht leicht möglich. Dazu wäre eine dauerhafte Vermehrung der energetischen Anteile vonnöten, was nicht gehen würde. Ein solches Verhalten widerspräche den Hauptsätzen der Thermodynamik. Das Wesen des Menschen ist demgemäß ein die Dinge ordnendes. Dabei erfährt er einen Progress im Leben, weil er sich der Vorgabe durch die Natur fügt. Man müsste die Prinzipien der Ordnung nicht erlernen. Man müsste sie auch nicht erwirken. So etwas entsteht von sich aus, weil alles besteht, was wahr ist. Das soll ein günstiger Zustand sein, der genauso günstige Wandlungen des Gegebenen mit sich bringt. Analog zur Natur findet die Tätigkeit eines Menschen statt, der sich dafür einsetzt, das Gegebene aufrecht zu erhalten. Das wird eines der kreativen Elemente der Schöpfung sein, dass der Mensch sein Werk aus sich hervorbringt, indem er ihr entspricht. Das Prosperieren kommt von sich aus zustande oder alles ist nichts gewesen. Unsere eigenen Werke sollen das widerspiegeln, was wir in diesem Dasein schon verstanden haben. Ihr Herstellungsprinzip soll an ihnen ebenfalls noch zu erkennen sein. So wird es als etwas Wahres zu verstehen sein, was wir geschaffen haben. Von der Welt sollte nichts anderes ausgehen als die Stabilität ihrer innerlichen Wirkungsprinzipien, deren Gültigkeit also. Da könnte nichts davon zerfallen, es sei denn, das wäre so dafür vorgesehen. Eine gewisse Förderlichkeit von uns soll für unser Dasein von Bedeutung sein. Niemand sollte sich in Gefahr bringen oder etwas ohne Not dazu schlecht machen. Der gute Zustand von uns selbst sollte zu bewahren sein. Mensch ist jeder einzelne von uns. Manches geht damit einher, was darauf aufgebaut ist. Alles hat gleichartige und auch gleichwertige Eigenschaften, was der Ordnung gemäß ist. So gilt auch hier, dass ein Potenzial bei seiner Freisetzung etwas in Bewegung versetzen kann, was auch nachschwingen möchte. Dadurch wird ein Akt der Transformation in die Wege geleitet. Was der Natur als Kraft zur Wandlung des Gegebenen innewohnt, würde nichts anderes sein als ihr Vorkommen. Das Prinzip der Ordnung ist eines, das sich finden wird. Da ordnet die Natur alles und bringt sich wiederum dort ein, wo sie gebraucht wird. Da treten Funken des Lichts bald auf, alles wird sichtbar. Es kommt zu einem Sprühen davon. Da tritt es endlich in Erscheinung, wie es ist. Somit ist alles beaufschlagt, was in der Welt erscheint.